Wir hatten am vergangenen Samstag wieder ca. 40.000 Corona-Leugner zusammen mit Faschisten und militanten Nazis die Berliner Innenstadt belegten und dort für vorhersehbare Schlagzeilen sorgten. Gab es auch andere Proteste in Berlin, nicht nur die antifaschistischen dagegen natürlich, sondern es gab auch einen Protest vor dem JVA Moabit. Dort ist ein Gefangener ermordet worden, Ferhat Mahyouf, am 23. Juli bereits. Starb er an den Folgen eines Feuers und vor allen Dingen an der Folge dessen, dass Vollzugsbeamtinnen und Beamte ihm nicht geholfen haben, obwohl sie es sehr gut gemacht hätten. Sie warteten 5 Minuten vor seiner Zellentür, bis er erstickt war. Diese Demonstration war emotional sehr geladen. Es waren Angehörige von Ferhat Mahyouf da, aus Berlin, aber auch aus anderen Regionen. Und viele Gruppen, es waren insgesamt ca. 180 Menschen, die sich abends nach den antifaschistischen Protesten noch auf den Weg gemacht haben, in Moabit zu demonstrieren. Und das soll jetzt Inhalt dieses Beitrags sein. Zunächst sagt eine Sprecherin, worum es eigentlich geht. Kneste und Rassismus töten. Am 23.07. wurde Ferhat Mahyouf durch den Knast Moabit ermordet. Ferhat kam aus Algerien, war 36 Jahre alt, saß in Untersuchungshaft und war Person of Color. Am 23.07. brannte es in seiner Zelle. Und obwohl WärternerInnen während des Brandes vor seiner Zelle standen und er 5 Minuten lang Hilfe und Feuer schrie, öffneten sie die Zelle nicht. Nun behauptet die Justiz, es wäre Suizid gewesen. Aber wir wissen, es war Mord. Die Wärterinnen wussten, dass es in Ferhats Zelle brennt. Aber anstatt sie zu öffnen, standen sie 5 Minuten lang einfach nur davor, hielten ein Pläuschen und unternahmen einfach gar nichts. Ein Gefangener aus Moabit erzählte uns außerdem, dass Ferhat in seiner Haftzeit von den WärterInnen verprügelt worden ist. Und auch der Bruder von Ferhat spricht von Folterungen im Knast. Morde wie die an Ferhat Mahyouf sind dabei keine Einzelfälle. Immer wieder sterben Gefangene, vor allem People of Color und Schwarze, in den Knästen. Danach spricht die Justiz meist von angeblichem Selbstmord und weist die Verantwortung des Knastes und des Justizsystems dafür zurück. So ist es auch in Ferhats Fall. Rassismus und rassistische Justizgewalt sind Teil des Normalzustandes im Knast. Denn das gesamte Knastsystem baut auf Rassismus, Klassismus, Ausbeutung und Unterdrückung auf. Ferhat wurde offensichtlich in der Vergangenheit von dem Knast gefoltert, war dem generellen Knastsystem ausgesetzt und Person of Color. Was die Haftbedingungen unter rassistischen WärterInnen zusätzlich unerträglich macht. Während seine Zelle brannte und er um Hilfe schrie, unternahmen die WärterInnen nichts. Unter diesen Umständen von Suizid zu sprechen, ist seitens der Justiz einfach nur widerlich. Wir sagen, es gibt keinen Selbstmord im Knast. Knäste isolieren die Menschen von der Gesellschaft, sie machen die Gefangenen regelrecht kaputt. Sie foltern und sie töten. Unter Knastumständen kann deswegen niemals von Selbstmord die Rede sein. In Ferhats Fall wurde offensichtlich zusätzlich die Hilfe verwehrt, obwohl er danach schrie. Diese Umstände dürfen wir weder verschweigen, noch dass der Mord an Ferhat vergessen wird. Deswegen sind wir heute hier. Seid laut und wütend über den Mord an Ferhat. Zeigt dem Knast Moabit, was ihr von ihm haltet. Und zeigt euch solidarisch mit allen Gefangenen, die immer noch im Knast sitzen müssen. Ferhat Mahyouf, das war Mord. Widerstand an jedem Ort. No justice, no peace. Dann sagt euch, no peace. No justice. Nach einer anfänglichen Auftaktkundgebung am U-Bahnhof Turmstraße in Moabit setzte sich der Demonstrationszug dann in Bewegung und erreichte nach einer Viertelstunde das Gefängnis der JVA, als die Demonstration um die Ecke bog, wo ein Hof war, in dem sich wahrscheinlich Gefangene aufhielten. Genau sehen konnte man die nicht, denn die oberen Zellenfenster waren, bis auf ganz wenige Ausnahmen, sahen die leer aus. Aber als die Demonstration dort umbog, war ein sehr großer Lärm von innerhalb des Gefängnisses zu hören. Woo! Jemand aus dem Vorbereitungskreis der Demonstration hatte mir erzählt, dass die Gefangenen in großer Sorge waren, dass dieser Tod von Ferhat Mahiouf, den viele als Mord ansehen durch die JVA Moabit, dass der so untergegangen war medial. Es wurde immer nur von einem Selbstmord berichtet und viele Gefangene, die jetzt dort noch sitzen, gerade in U-Haftabteilungen, sind in großer Sorge, dass ihnen dasselbe passieren könnte. Deswegen vielleicht erklärlich die große Freude, die die Ankunft der Demonstration bei etlichen Gefangenen auslöste. Vor dem Ort angekommen waren auch Angehörige von Ferhat Mahiouf. Sie haben ganz wenige Worte in Englisch gesagt und es gab viele andere Redebeiträge. Wir hören jetzt einen von der Gruppe Death in Custody. Wir sind Mino und Hanna und sprechen heute im Auftrag von der Kampagne Death in Custody. Nochmal ein Dankeschön. Wir haben gehört, dass auch der Bruder von Ferhat Mahiouf hier ist. Unfortunately, we're going to speak in German only, but we want to say to Ferhat Mahiouf's brother and his family our condolences. And yes, thank you. Leider kommen wir heute wieder hier zusammen, denn schon wieder stirbt eine Person of Color an einem Zellenbrand. Der schlimme Tod von Ferhat Mahiouf ist kein Einzelfall. In Deutschland sterben immer wieder People of Color, schwarze Menschen und andere mit rassistischen Merkmalen belegte Menschen in Gewahrsamssituationen. Sie sterben bei Festnahmen, in Abschiebehaft, sie werden erschossen, zu Tode geprügelt, brutaler Brechmittelfolter unterzogen, bei der Abschiebung tödlich misshandelt oder sterben in einer Gefängniszelle. Wer Zellenbrand sagt, muss Uri Jalloh sagen. Wir erinnern uns alle, auch nach 15 Jahren, an Uri Jalloh aus Sierra Leone, der sich laut offiziellen Behörden selber angezündet haben sollte, obwohl er auf einer feuerfesten Matratze lag und an beiden Händen gefesselt war. Dank der hartnäckigen Recherchearbeit der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh wissen wir heute, dass er von Polizisten ermordet und verbrannt wurde. Sie wollten vertuschen, dass er vorher bis zum Schädelbruch misshandelt wurde. Bis heute sind die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Die Aufklärung wird systematisch immer noch verhindert. Wer Zellenbrand sagt, muss also Uri Jalloh sagen. Wer Zellenbrand sagt, muss aber auch Ahmad Ahmad sagen. Wir gedenken ihm. Er ist unschuldig monatelang in Haft gewesen und im September 2018 gestorben, nachdem seine Zelle in Flammen stand. Die Behörden stellen seinen Tod als Suizid dar. Allerdings lässt sich nachweisen, dass Ahmad Ahmad mit einem Notruf die Gegensprechanlage seiner Zelle betätigt hatte und von JVA-Angestellten einfach weggedrückt wurde. Ahmad Ahmad kam aus Syrien und wurde nur 26 Jahre alt. Was in Gewahrsam passiert, entzieht sich ganz besonders stark der äußeren Kontrolle, gerade in Gefängnissen. Das hat zur Folge, dass nach Todesfällen Polizei und das Wachpersonal entscheiden können, was über das Geschehene berichtet wird und was über das Geschehene nicht berichtet wird. Die Behörden setzen alles daran, Versäumnisse und Verbrechen von Bediensteten des Staates zu vertuschen und Ermittlungen zu verschleppen oder einzustellen. Das alles schützt Täter und Täterinnen in Uniform. Seit der Nacht zum 24. Juli 2020 ist klar, wer Zellenbrand sagt, muss auch Ferhat Mahiouf sagen. Mitgefangene berichten, dass Ferhat nach Hilfe gerufen hat. Doch niemand hat reagiert. Auch nicht auf die Rufe anderer Gefangener, die auf ihn aufmerksam machen wollten. Erst als es zu spät war, die Schreie verstummten, wurde die Tür vom Wachpersonal geöffnet. Die JVA Moabit widerspricht diesen Aussagen, behauptet, es hätte keine Hilferufe gegeben. Sie sieht darin einen klaren Fall von Suizid. Und auch wir von Death in Custody sagen, es gibt keinen Suizid in Haft. Zahlreiche von uns recherchierte Todesfälle zeigen außerdem, dass solchen Darstellungen nicht ohne weiteres geglaubt werden darf. Um gegen diese Zustände zu arbeiten, hat sich die Kampagne Death in Custody letztes Jahr im Sommer gegründet zum Black Lives Matter Month 2019. Wir sind ein breites Bündnis aus verschiedenen antirassistischen und knastkritischen Initiativen. Die Kampagne Death in Custody recherchiert, dokumentiert und skandalisiert, wie häufig Menschen of Color, schwarze Menschen und anderweitig rassifizierte Menschen in Deutschland in Gewahrsamssituationen sterben. Das können Gefängniszellen sein. Es kann aber auch eine Psychiatrie sein. Die Kampagne erinnert an Menschen, die in Deutschland in Gewahrsam gestorben sind, nennt ihre Namen, erzählt ihre Geschichten so gut es geht, damit nicht das staatliche Narrativ das einzige ist, was übrig bleibt. Gegen die Kriminalisierung der Opfer von tödlichem staatlichen Rassismus. Unsere Kampagne vernetzt Initiativen, die zu dem Thema arbeiten. Unsere Kampagne vernetzt Angehörige von Verstorbenen und Gruppen, die von rassistischer staatlicher Gewalt betroffen sind, um ihren Widerstand zu stärken. Unsere Recherche kommt mittlerweile auf beinahe 180 Fälle, Todesfälle in Gewahrsamssituationen. Wir wollen unsere Ergebnisse bald umfänglich veröffentlichen. Folgt uns auf allen sozialen Medien oder auf unserem Blog für Updates. Stay tuned. Wir fordern ein Ende von Tod in Gewahrsam und Aufklärung aller Todesfälle in Gewahrsam. TäterInnen in Uniform müssen zur Verantwortung gezogen werden. Wir fordern die Etablierung von wirklich effektiven Schutzmechanismen, wie wirklich unabhängige Beschwerde- und Ermittlungsstellen, um weitere Todesfälle in Gewahrsam zu verhindern. Wir fordern Schluss mit Racial Profiling, Schluss mit sogenannten anlasslosen Kontrollen. Diese können tödlich für uns enden. Wir fordern die Anerkennung von institutionellem Rassismus als Problem und wirksame Konsequenzen dagegen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Wir fordern Solidarität mit allen Betroffenen rassistischer Gewalt und deren Angehörigen. Wir solidarisieren uns heute ganz besonders mit Ferhat Mayouf und seinen Angehörigen. Dankeschön. Ferhat Mayouf, das war Mord! Widerstand an jedem Ort! Dann passierte etwas, was wir nur äußerst selten auf Demonstrationen erleben, vor allen Dingen vor Gefängnissen. Ein Gefangener aus eben diesem Gefängnis, aus eben dieser U-Haft-Trakt-Einheit dort, wo Ferhat Mayouf gestorben ist, hat sich getraut, die Ereignisse zu schildern, und es wurde aufgenommen und auf der Demonstration abgespielt. Der tägliche Wahnsinn in der JVA Moabit und deren Handlanger. Am 23.07.2020 gab es einen Brand in der JVA Teilanstalt 1B4. In einer Zelle ist am späten Abend ein Brand ausgebrochen. Der dortige Insasse machte sich durch Hilferufe, lautstarkes Schlagen gegen die Zellentür bemerkbar. Wachsame Insassen aus der Teilanstalt 1, Block C, machten lautstark eine durch Zufall laufende Schluse auf dem Hof darauf aufmerksam, dass es in der Teilanstalt 1 Station B brennt bzw. eine Rauchentwicklung gibt. Minuten später rannte eine Schluse an meiner Tür entlang mit dem Kommentar: Scheiße, du Wichser. Kurz darauf rannte er wieder vorbei. Minuten später kamen mehrere Schlusen. Ein Augenzeuge berichtete, dass die Schlusen wie angewurzelt vor der Brandzelle standen, obwohl der Insasse sich noch bemerkbar machte. Sie taten nichts. Andere Insassen bestätigen, dass der Brandtote gute 5 Minuten auf sich aufmerksam gemacht hat. Der Justizsprecher Sebastian Brucks sagte jedoch gegenüber der Taz, er habe sich eben nicht bemerkbar gemacht. Doch das hat er von mindestens 7 Insassen bestätigt. Von der Justiz kamen Aussagen gegenüber der Presse wie: Die Tür war zu heiß, um diese zu öffnen. Kann widerlegt werden, da die Tür keine große Hitzeeinwirkung zeigte. Die Schlüssel dürfen beim Brand die Zellentür nicht öffnen, so sagt es die Berliner Feuerwehr. Also quasi zum Verbrennen lassen freigegeben. Am 8.8.2020 gab es erneut einen Zellenbrand in der Teilanstalt 1. Dort wurde die Zellentür geöffnet und der Brand durch die Schlüssel und der hausinternen Löschmittel gelöscht. Was denn jetzt? Tür aufmachen oder zulassen? Der Brandtote habe sich angeblich mit Zelleninventar in der Zelle verbarrikadiert und dieses angezündet. Die Zellentür öffnet nach außen und nicht nach innen. Wie hat es der Brandtote geschafft, an die Tür zu wummern, wenn angeblich das Inventar vor der Tür in Flammen stand? So lange Arme hat kein Mensch. Durch Insassen wurde bestätigt, dass die Tür von der Brandzelle während der Teilevakuierung geschlossen war. Es lag kein internes Löschmittel der JVA vor der Brandzelle. Die Tür wurde erstmalig durch die Feuerwehr geöffnet und der Brand gelöscht. Insassen, die alles mitbekommen haben und dies den Angehörigen der Kripo und Presse mitgeteilt haben, bekamen die Willkür und Repressalien der Justiz zu spüren. Zellen wurden verwüstet und Gegenstände wurden uns untergejubelt. Von der Richterin des Landgerichts Frau Wierum wurde per Beschluss eine Postkontrolle angeordnet. Maulkorbparagraf sei Dank. Die unbequeme Wahrheit eines Mordes durch die Justiz in der JVA Moabit, Teil und Schalt 1, sollte nicht an die Öffentlichkeit gelangen, um so die zurechtgelegten und zurechtgedrehten Lügengeschichten der Justiz zu schützen. Der Herr Holstein, stellvertretender Leiter Teil und Schalt 1, geht mit aller Härte gegen die Presse und Meinung und Meinungsfreiheit vor und setzt Organisationen und Presse, die der Justiz gefährlich sind, auf die schwarze Liste. Sie bekommen abgelaufene Lebensmittel zum Essen, müssen kalt duschen gehen, da defekt. Anträge, private Post, Telefonanträge und private Gegenstände verschwinden spurlos. Einige werden beleidigt und geschlagen von den Schlusen. Sehe dazu zum Beispiel der Brandtote. Wenn wir deswegen Widerstand zeigen und uns nicht biegen und brechen lassen, geht es ab in den Bunker. Gesetzesrenitente Beamte wie Herr Holstein, Herr Blum, Herr Brooks und Frau Stein setzen sich über geltendes Recht hinweg und einige werden uns gegenüber bei einer Aufdeckung von Missständen und Diskussionen laut und aggressiv. Unter den Schlusen existiert kein Corona. Es werden fleißig Küsschen links, Küsschen rechts verteilt, Umarmungen zelebriert, fleißig die Hände geschüttelt, Schulter an Schulter gestanden, 1,5 Meter Abstand, was ist das nur? Sehr selten vereinzelt einen Mund-Nasenschutz getragen. Willkommen in der Irrenanstalt der JVA Moabit. No justice, no peace, ein Insasser. Ja, entschuldigt die Tonqualität dieses Beitrags eines Gefangenen aus der JVA Moabit. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie dieser Beitrag zustande gekommen ist und ich habe ihn dann auf einer Demonstration aufgenommen. Also die Tonqualität ist halt nicht so gut, wie wenn ich ihm an das Mikrofon direkt vor die Nase halten könnte. Auch das ist in unserer kleinen Radiosendung nicht so gut, aber das liegt daran, dass wir halt arm sind und diese Sachen hier alle in unserer Freizeit und mit dem wenigen Geld, was wir zur Verfügung haben, auf die Beine stellen. Aber das ist ein anderes Thema. Die Demonstration ging dann weiter. Auch die Gruppe Sabo 44, die dort anwesend war, hielt einen Redebeitrag. Hi, ich bin Flo von der anarchistischen Gruppe Sabo 44. Und unser Redebeitrag richtet sich an alle die Leute, die jetzt im Knast sitzen. Ich hoffe, ihr könnt uns hören. Hallo, liebe Freunde. Wir grüßen euch über diese kalten und hohen Knastmauern hinweg. Die Familie von Ferhat Maruf und Criminals of Freedom haben uns auf den neuesten Vorfall aus dieser beschissenen Anstalt aufmerksam gemacht. Wir stehen hier und wir sind wütend über Ferhats Tod. Wütend über den nächsten rassistischen Mord hinter Gittern. Wütend darüber, dass dieses Schweinesystem immer wieder aus Neue versucht, seine offene Menschenfeindlichkeit und Inkompetenz wegzulügen. Immer wieder sterben Menschen im Knast. Zu häufig, ohne dass davon irgendetwas nach außen dringt. Und immer wieder reden sie von Selbstmord. Aber wir sagen, im Knast gibt es keinen Selbstmord. Jeder Tote ist ein Ergebnis der Isolation und Unterdrückung. Ein Scheißsystem, das versucht, ein Scheißsystem aufrechtzuerhalten, bringt nur mehr Scheiße hervor. Knast ist die falsche Antwort auf ökonomische und soziale Probleme. Anstatt sich mit den Problemen der Menschen auseinanderzusetzen, werden immer neue Probleme geschaffen und den Leuten die Perspektive genommen. Für viele in unserer Gesellschaft sind die Leute im Knast einfach vergessen. Nicht für uns! Die Verantwortlichen für Gewalt und Unterdrückung sind der Kapitalismus und der Staat. Das Einzige, was sie können, ist Gewalt. Das zeigen auch wieder die Ereignisse aus den vergangenen Wochen in Düsseldorf, in Frankfurt oder Hamburg, wo Bullen mal wieder nicht weiße Jugendliche misshandelten, weil sie darauf programmiert sind, zu unterdrücken. Und wenn die Leute sich nicht einschüchtern lassen und weiter widerständig bleiben, werden sie einfach weggesperrt. Bei all der Scheiße sehen wir auch die widerständigen Momente. Dass ihr da drin das Maul aufmacht und euch nicht einfach kaputt machen lasst, dafür habt ihr unseren Respekt. Ohne euch wüssten seine Familie und wir nicht, was mit Ferhat wirklich passiert ist. Drinnen wie draußen, lasst uns zusammenstehen und gemeinsam gegen diese alltägliche Scheiße kämpfen. Lasst uns kämpfen, bis die Mauer des Knastes zerbricht. Es lebe die Anarchie. Ferhat Maruf, das war Mord. Widerstand an jedem Ort. Ferhat Maruf, das war Mord. Widerstand an jedem Ort. Freiheit für alle Gefangenen! Auch von Migrantifa waren zwei Rednerinnen da und hielten in Deutsch und Englisch einen kurzen Beitrag. Ich spiele euch hier jetzt die deutschsprachige Version vor. Liebe Angehörige, Genossinnen, liebe Insassen auch da drin. Es ist super wichtig, dass wir heute trotz der Umstände hier sind. Es ist schön, dass wir so viele sind, aber es ist auch sautraurig, dass wir hier sein müssen. Wir stehen hier heute zusammen, um Ferdinand Marjouf zu gedenken und mit den Angehörigen zu stehen. Wir stehen aber auch hier, um die Umstände seines Mordes klar zu benennen und an den Pranger zu stellen. Ferhat Mayouf ist in seiner Zelle verbrannt. Ihr, die selbst in einer Zelle sein musstet, habt seine Schreie gehört und konntet nicht helfen. Aber die, die helfen konnten, haben es nicht getan. Wir wissen, wer die Mörder sind. Ferhat Mayouf ist kein Einzelfall. Udi Jallo ist kein Einzelfall. Ahmad Ahmad ist kein Einzelfall. Und auch all die Namen, die wir nicht kennen, all die, die in Gewahrsam umgekommen sind, das sind alles keine Einzelfälle, sondern sie sind Ausdruck des Systems. Ein System, in dem wir heute leben. Ein System, das ausbeuterisch, rassistisch und mörderisch ist. Vereinzelung und Isolation stehen in diesem System eh schon an der Tagesordnung. Es ist noch viel krasser im Knast. Ihr, die in der Zelle sitzt, ihr wisst das viel besser als wir. Wir wollen euch heute auch wissen lassen, ihr seid nicht alleine. Wir sind auch für euch hier. Danke an die, die das hier organisiert haben. Und danke auch an die Insassen, die den Mut hatten, auszusagen, trotz der krassen Repression, die ihr jeden Tag erleiden müsst. Wir kämpfen für Ferhat Mayoufs Gerechtigkeit, aber auch für eure und auch für unsere. Vergesst es nicht. Denn ein Angriff auf eine Person ist ein Angriff auf uns alle. Liebe Angehörige und Familie von Ferhat, ihr seid nicht alleine. Wir stehen und kämpfen solidarisch mit euch zusammen. Rassismus und Knäste tötet. No justice, no peace. Abolish the police. Angehörige und Freunde von Ferhat Mayouf hatten große Bilder von ihm mitgebracht und machten viele Fotos vor der Demonstration als Erinnerung und als Abschied an ihren Bruder und Familienmitglied. Ob diese Geschichte noch eine weitere Aufklärung erfährt oder ob die JVA Moabit damit durchkommt, das als Selbstmord zu verkaufen, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass dieser Senat und vor allen Dingen dieser Innensenat und auch der Justizvollzug irgendwie keine Orte des fortschrittlichen Denkens und Handelns sind oder auch nur Leute, die sich in irgendeiner Weise trauen, Probleme anzupacken, die es innerhalb ihres Apparates gibt. Ganz deutlich ja irgendwie der Innensenator Geisel zuvorderst, der wie vor wenigen Wochen hier berichtete, eine Räumung in Neukölln, eine Zwangsräumung gegen den Willen tausender von Menschen durchsetzt und sich die Einsatzpläne dabei von der Polizei diktieren lässt, ohne einen einzigen Fingerschlag dazu zu tun, um nicht als vor der extremen Rechten nicht als Versager dastehen zu müssen und gleichzeitig nicht in der Lage ist, ein Demonstrationsverbot so zu formulieren, dass es juristisch Bestand hat gegen einen Haufen Neonazis, die zu Tausenden die Innenstadt dort belästigen und ihre Aggressionen dort reintragen. Auch auf der Demonstration war das zu spüren. Wie gesagt, die JVA Moabit gar nicht weit vom Endgeschehen dieser Corona-Leugner- und Nazi-Aktivitäten an dem Tag entfernt. Und immer wieder kamen einzelne von diesen Demonstranten, diesen Rechten, an die Demo heran und provozierten. Und es ging ihnen dabei ganz klar darum, Linke zu diffamieren und anzugreifen. Die Leute waren sehr besonnen, haben sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Manche hatten auch sehr schlagfertige Reaktionen parat. Und letztendlich war das alles kein Problem für die Demonstration. Aber natürlich nervte es, dass die Hubschrauber tief flogen, immer wieder über Demonstrationen. Ihr habt das hier vielleicht in den O-Tönen auch gehört. Und im Allgemeinen eine Stimmung der Verunsicherung und der Aggression in der Innenstadt ist, was durch diese rechten Demonstrationen befördert wird. Und während in Moabit Menschen umgebracht werden, verbringt der Berliner Senat seine Zeit damit, sich als unfähig zu erweisen, solchen Quatsch wie diesen Corona-Leugnerin-Demos und den Nazi-Aufmärschen Einhalt zu gebieten. Etwas, was Antifaschisten viele Jahre in dieser Stadt geschafft haben. Es war den Nazis nicht möglich, in großen Mengen durch die Innenstadt zu laufen. Inzwischen scheint es fast so, als ob das keine Bedeutung mehr haben soll. Blut, Blut, Blut, Blut, Blut, Blut, Blut. Ihr hört das Freie Radio Berlin-Brandenburg immer von Montag bis Donnerstag auf den Frequenzen 88,4 in Berlin und 90,2 in Potsdam. Und jetzt ist die Sendung Radioaktiv dran. Und hier geht's weiter mit einem weiteren Hinweis für unseren Internet-Livestream. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Complex, we don't make the time to stop and reflect. I know from first-hand experience, one can go delirious. Seriously, it can't be like that. But before I put my foot in my mouth, cause that's what I'm about to start talking about. Please let me confess before all the rest that I'm afflicted by this addicted, like most in the U.S. It's tough to make a living when you're an artist. It's even tougher when you're socially conscious. Careerism, opportunism can turn the politics into cartoonism. Let's not patronize or criticize. Let's open the door and look inside. For the file on the state of denial. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard. The bass, the treble, don't make a rebel. Having your life together does. America has an image of a young one. Fast living, not given an expletive. No respect for his or the lives of those around him. Suicidal, homicidal, or at very least extremely unbridled. How convenient for those who would like to destroy him. The problem has never been our political logic, but the way we enact it. We can imagine a perfect society that can maintain a decent relationship. The failure found in the luxury, not in the hardship. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard. Hypocrisy is the greatest luxury. Raise the double standard. Radioaktiv Demo-Ticker. Am Samstag, den 5. September auf dem Johannaplatz, gibt es die Enteignungsoper Grunewald Dämmerung. Das QM Grunewald und die neue Treuhand laden ein. Mietenwahnsinn, Pflegenotstand, gravierende Einkommens- und Vermögensungleichheit, die Gesamtscheiße ist am Dampfen. Und im schönen, ruhigen Villenviertel Grunewald wird so getan, als gehe sie das alles nichts an. Doch die Grunewalderinnen mit ihrem Wohneigentum, üppigen Erbschaften und jährlichen Dividenden sind Teil des Problems. Das QM Grunewald hat diesen Problemkiez im Blick. Seit mehreren Jahren gehen autonome Streetworkerinnen am 1. Mai mit Hausbesuchen und Gartenzaungesprächen auf diese schwierige Klientel zu. Am 5.9. bringen wir Höchstkultur und ordentlich Pathos ins Herz des Problemkiezes. Wir verdeutlichen den Grunewalderinnen die Alternativlosigkeit der Umverteilung und begeistern sie für das schöne Leben für alle. Das Society-Event des Jahres. Enteignungsoper Grunewald-Dämmerung am 5. September ab 15 Uhr auf dem Johannaplatz nahe dem S-Bahnhof Grunewald. Bewegende Emotionen, große Stimmen, dramatische Inhalte. Genießen Sie bei Brezel und Weißwein die elektrisierende Dämmerstimmung des untergehenden Kapitalismus. Weitere Informationen im Internet unter www.maigruni.de oder auf Twitter @maigrunioper. Am Montag darauf, den 7. September, gibt es dann eine Kundgebung vor dem Syndikat in der Weisestraße. Ein Monat Räumung. Ab 19 Uhr, es gibt dort Küche für alle von der Liebigstraße 34. Das ist gleichzeitig auch der Auftakt der Aktionswoche für den Erhalt der Liebigstraße 34. Dazu gibt es Videos und Redebeiträge. Das Ganze vor dem Syndikat in der Weisestraße 56 in Berlin-Neukölln nahe dem U-Bahnhof Bodinstraße auf der Linie U8. Und ein letzter Hinweis ist auch eine Kundgebung in Kreuzberg am Freitag, den 11. September. Und zwar ist das eine Musikkundgebung. Und zwar unter dem Motto Meuterei bleibt vor dem Kneipenkollektiv Meuterei in der Reichenberger Straße 58 in Berlin-Kreuzberg nahe dem U-Bahnhof Cottbusser Tor auf den Linien U1 und U8. So, das war der Demo-Ticker für heute. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Webblog www.stressfaktor.squad.net. Jesus fucking Christ! Alright. Yo, P-Shaw, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. P-Shaw. Kolumne von Mumia Abu Jamal. Between a rock and a hard place. As the nation's two major political parties scramble. In einer Situation, in der die beiden großen politischen Parteien der Vereinigten Staaten von Amerika um die nächste US-Präsidentschaft streiten, steht mehr auf dem Spiel als nur die Demokratie. Das schwarze Amerika steht vor Entscheidungen, die weniger klar sind als derzeit dargestellt. Denn der amtierende US-Präsident Donald Trump erscheint in diesem politischen Theater als der Buhmann und ultimative Schreckgespenst für alle Schwarzen, als Rassist. Umgekehrt wird seinem Erzfeind Joseph Biden die Rolle des angeblichen Freundes der Schwarzen zugeschrieben. Und das vor allem wegen seiner früheren Rolle als Vize von Barack Obama, dem ersten schwarzen Präsidenten der USA. William Shakespeare hat in seiner Komödie »Wie es euch gefällt« den passenden Satz dazu geprägt, Zitat, »Die ganze Welt ist eine Bühne, und alle Frauen und Männer sind bloße Spieler. Zitat Ende. Als Biden in den 1990er Jahren als Senator des US-Bundesstaates Delaware die schmierige Karrierestange der Politik erklomm, opferte er seinem Ehrgeiz die Zukunft Zehntausender Minderjähriger. Als Vorsitzender des US-Justizausschusses befürwortete er Gesetzesverschärfung der Regierung von William Clinton, durch die diese Kids lebenslang in Gefängnisse für Erwachsene gesperrt wurden. Die meisten von ihnen waren schwarz und braun. Der Mann, der jetzt mit seiner Empathie für Schwarze als Kandidat für das Präsidentenamt wirbt, war damals ein kaltschnäuziger Politiker, der Kinder und Jugendliche dazu verdammte, auf ewig in einer Gefängniszelle zu verschwinden. Deshalb ist es ratsam, die beiden Anwärter für das Präsidentenamt mit äußerster Vorsicht zu betrachten. Beide müssen sich die Frage gefallen lassen, ob für sie schwarze Leben wirklich zählen. Trump wird schon lange von den Medien heftig attackiert, weil sein Verhalten völlig inakzeptabel ist. Aber über Bidens Vergangenheit als Gesetzgeber wissen fast nur Journalisten und Wissenschaftler Bescheid. Keiner der beiden Politiker hat also aus seiner Geschichte etwas Positives vorzuweisen, sofern es ihr Verhältnis zu Schwarzen betrifft. Ganz im Gegenteil. Deshalb ist es jetzt die Aufgabe aller in den Bewegungen gegen Rassismus und für Gerechtigkeit und soziale Gleichheit, vor der Wahl für Klarheit zu sorgen und eine bessere Politik für Schwarze zu fordern. Schließlich haben uns die Obama-Jahre gelehrt, dass Hoffnung und Emotionen allein nicht genug sind. What the Obama years taught many blacks is that hopes and emotions are not enough. From Imprisoned Nation, this is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal. Sie erschien im Original am 28. August 2020 auf prisonradio.org und zwar unter dem Titel Between a Rock and a Hard Place. Und am Montag, den 31. August, in der Tageszeitung Junge Welt in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Rounds of your wrenches until you- Radaumusik mit Raven hier auf Radioaktiv Berlin. Dieser Song Top of the Mountain heißt er, ist der Titelsong ihres in Kürze erscheinenden neuen Albums. Wie ich finde, wunderbarer, schöner, kauziger, alter Heavy-Metal-Rock'n'Roll. Und davor hörten wir Heaven with Plight, auch die eine uralte Thrash-Metal-Band, die jetzt wieder ein neues Album herausbringt. Sicherlich hörenswert. Und falls ich an das Album komme, werdet auch ihr hier in dieser Sendung in naher Zukunft wahrscheinlich nicht drum rumkommen. In naher Zukunft werdet ihr auch etwas hören, was ich euch jetzt erzählen will. Und zwar schon ab in 2 Wochen beginnen wir Podcasts aus der Schweiz zu senden, die sich mit dem Thema Klandestinität auseinandersetzen. Also mit dem Thema Abtauchen, um sich der Repression des Staates zu hinterziehen. Es wird 2 Sendungen dazu geben. Und es geht dabei um Erfahrungen, die Menschen machen mussten, die sich auf diese Reise ins Ungewisse begeben haben, um sich eben Knast und Repression durch den Staat zu entziehen und natürlich auch ihr persönliches und politisches Umfeld. Und das sind sehr allgemeine Dinge, auch wenn sich das in einem anderen Land zugetragen hat. Die Gedanken sind wahrscheinlich auch für viele hier verständlich und seltenst diskutiert und seltenst auch im freien Radio erörtert, und ich finde, deswegen sollten wir dem hier Raum geben und das mal machen. Und in 2 Wochen könnt ihr den ersten dieser Podcasts hier bei Radioaktiv hören und dann darauf halt den nächsten. So, wer die ganze Sendung hier nochmal hören möchte, vielleicht das auch Freunden und Bekannten weiter empfehlen möchte über soziale Medien oder wie auch immer, dem sei unser Blog und unser Podcast ans Herz gelegt. Ihr findet ihn auf der Blogseite radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal. radioaktivberlin.nostate.net. Da könnt ihr in wenigen Stunden Podcast dieser Sendung hören und natürlich viele ältere, die wir in den vergangenen Jahren produziert haben. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt dran bei den freien Radios in Berlin und Brandenburg, wo immer ihr es gerade hört. In Berlin auf der 88,4. Und in Potsdam und Umgebung auf der 90,7. Eine Sache habe ich noch vergessen, bevor es hier gleich mit dem Transgender Radio Berlin mit der 53. Ausgabe weitergeht, möchte ich noch darauf hinweisen, dass gleich der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal hier den Abschlussjingle zur Sendung sprechen wird. Mumia Abu-Jamal ist seit 1981 gefangen dafür, dass er revolutionären Journalismus praktiziert, also Journalismus aus der Perspektive von Betroffenen von Politik. Und eine weltweit vernetzte Bewegung arbeitet sehr hart daran, ihn rauszubekommen. Es gibt Entwicklungen in seinem Fall, auch juristische Entwicklungen, wahrscheinlich in einer der nächsten Sendungen mehr dazu. Jetzt kommt Mumia. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.